Uli Christen, Marshall Matthews, Shaolin Sandra und die Maßnahme. Teil 7. Geht schon mal vor, lässt Shaolin Sandra beiläufig verlauten. Angezogen von einem berockten Ikonogramm auf der dem Zielort gegenüberliegenden Tür. Geht schon mal vor. Ich muss noch schnell für kleine Königstiger. Die Toilette für Königstiger ist ein Stockwerk höher, belehrt sie Frau Kowalski. Via wie dem Chefbüro. Hier im Erdgeschoss ist für Promenadenmischungen und im zweiten Stock gleich neben dem Computerraum Tatort, korrigiert Marshall Matthew. Tatort, Computerraum, wie auch immer. Dem einen sein Computerraum ist dem anderen sein Tatort. Auf jeden Fall das stille Örtchen neben dem... Frau Kowalski lässt eine bedeutungsschwere Pause, deutet eine Verbeugung an, fährt dann fort. Computer-Tatort-Raum ist für diese lustigen Raubkatzen mit dem modisch gemusterten Fell. Ozon, Ozean, irgendwas mit O und Z, kann ich mir nie merken. Ozeolot, schlägt Sandra vor. Ergänzt, ist mir egal, ich muss dringend. Und hat den Türgriff fast schon in der Hand, als sie von einer begeistert mit dem Kopf nickenden bezüglich Katze und einem von ihrem gesamten Körpergewicht gestützten, von einem entsetzten Nein, tun Sie das nicht, gekreischtem in die Bresche springender Projektleiterin, offenbar bezüglich Toilette, am Betreten derselben gehindert wird. Multikulti, keucht Frau Kowalski ob der ungewohnten körperlichen Anstrengung, die somatisch durch gerunzelte Stirn und hochgezogene Augenbrauen angedeutete Frage der Kommissarin ansatzweise, wenn auch unzureichend beantwortend. Fährt dann fort, als ihre Atmung sich wieder beruhigt hat, bei der ABM handelt es sich um ein multikulturelles Projekt. Mitteleuropäische Standards bezüglich Wasserspülung, Toilettenpapier etc. pp. Seien Teil des Curriculums. Die Maßnahme sei noch nicht weit genug fortgeschritten, um schon Erfolge zu garantieren. Des Weiteren stünde Existenzzielsetzung und korrekte Verwendung der Klobürste erst im zweiten Semester auf dem Lehrplan. Um es kurz zu machen, es könne eklig werden, unzumutbar eklig. Von Frau zu Frau sei, Augenzwinkern, ein anderes Stockwerk deutlich vorzuziehen. Sandra kneift die Stirnfalten noch schärfer zusammen. Desselbigen gleichen die Knie, vermutet bei der Projektleiterin lautstark eine dem Kriminaltechniker van Heißen verwandte Geisteshaltung, schlägt noch lautstärker mit demselben eine körperliche Vereinigung vor, Aktion Lebensborn, wie sie sich ausdrückt, und bereitet sich schon mental vor, sich mit Zähnen und Klauen Zutritt zu der Bedürfnisanstalt zu verschaffen, als der Marshall interveniert. Van Heusen brauchen wir auch hier unten, murmelt er. Gut, dass du mich erinnert hast. Wir müssen die Fingerabdrücke abgleichen. Fast hätte ich es vergessen. Dann deutlicher. Also bevor du dir die in die Hosen pinkelst, Frau Kollegin, geh auf das Ozean-Meerkatzenklo und sag dem Techniker Bescheid, liegt dir am Weg. Eben, Hosen. In die Hosen pinkeln, hat er gesagt. Herr Doktor von und zu hat Jagst im Walde, Hosen. Das allerletzte Mal einen Rock getragen hat Sandra bei ihrer Erstkommunion anno, damals war ich jung und dumm und wusste nichts von der Welt. Folglich war die Toilette mit dem Rock auf dem Schild die falsche, definitiv. Kein Grund also, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Feministisches Selbstverständnis schlägt Migrantensolidarität. Frau kann nicht alles haben. Recht dem Marshall gegenüber reicht vollkommen. Sag du mir nicht, welche Toilette ich benutzen soll, du Show-wie-Schwein. Ich gehe für Königstiger und damit basta. Dann sieh mal im Chefbüro nach, ob der schon da ist. Wir haben immerhin beinahe Mittag. Hört Sandra noch auf dem hektischen Weg zum Treppenhaus. Druck auf Blase und Stimmbändern. Prioritäten setzen. First things first. Erster Stock. Entscheidung. Stimmbänder. Zweiter Stock. Tatort. Van Heusens Hinterteil quillt, den Plastikoverall dehnend wie Bratwurst mit den Saudarm unter einem Computertisch hervor. Sprung auf, Marsch, Marsch, Herr Sturmbannführer. SA marschiert mit festem Tritt und nimmt das Stempelkissen mit, Erdgeschoss gegenüber Frauenklo, Fingerabdrücke wird's bald. Gerumpel, Flüche hinter der geschwind geschlossenen Tür. Kopf an Tisch, Unterplatte. Armer Tisch, kann ja nichts für. Piktogramm im Blickfeld. Piktogramme, 2. Rock und Hose. Unisex? Kompromisse werden nicht gemacht. Falsches Stockwerk und überhaupt. Besser schnell weg. Lärm nimmt zu hinter der Tür, kommt näher. Treppenhaus. Der Druck steigt. Abwärts. Stimmbänder erledigt. Bleibt Blase. Druck steigt abwärts. Sandra auch. Erster Stock. Korridor. Schild an Tür. WC. Viscas Corona. Königstiger. Roter Teppich. Vor der Toilettenschüssel. Chefklo. Roter Teppich. Über den Deckel gespannt. Deckel hoch. Hose runter. Slip auch. Brille aus Tropenholz. Schön warm. An den Schenkeln. Dschungelklima gespeichert. Dann Monsun. Endlich. Ausatmen. Aufatmen. Kratzbaum auf Fensterbrett. Benjamin Ficus. Hydrokultur. Übertopf aus Terrakotta. Raumduft Tannennadeln. Klopapier. Kamille. Ich bin ja schon froh, sagt Frau Kowalski und tappt in die Multitasking-Falle. Opfer der femininen Fähigkeit, gleichzeitig zu reden und zu denken. Und sind die Muskeln und Sehnen, die Nervenenden und Synapsen für eine Tätigkeit besser trainiert, routinierter oder einfach von Natur aus schneller als für die andere, kann es dazu kommen, dass die Worte den Mund schon lange verlassen haben, wenn das Gehirn meldet, Stopp, besser Klappe halten. Ich bin ja schon froh, wenn sie sich nicht gegenseitig umbringen, sagt Frau Kowalski, sagt es, hört es, versteht es und beginnt augenblicklich es zu bereuen. Marshall Mathew aber, ein Gary Cooper der Merkel-Ära, ein John Wayne der Postmoderne, ein Sir Ivanhoe des Cyberspace, ein Tannhäuser des Postfeminismus. Marshall Mathew, ganz Gentleman der alten Schule, tut einfach so, als habe er nicht zugehört.